Deutschlandfunk. Freistil. Ratten, Ratten, überall Ratten. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzen kleine Wanzen. Also Bettwanzen, Flüge, Läuse. Du ekelst dich mega. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzen kleine Wanzen. Wir sehen Ratten an der Straße gemalt. Es gibt Ratten an die Häuser gemalt. Ein Weißkäfer, ein Maiskäfer, ein Kornkäfer und eine vierte Art, die keinen deutschen Namen hat. Seht euch mal die Wanze an, wie die Wanze tanzt. Jeden Tag muss es Ratte sein, jeden Tag. Der asiatische Laubholzbockkäfer, der Zitrusbockkäfer. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine. Also der Ekel war riesig. Seht euch mal die an. Aber wer spricht schon über den Schädlingsbettkämpfer, nur wenn er gebraucht wird? Wie? Einfach eklig, also du bist da so ein bisschen paranoid irgendwann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine... Käfer, Motten, Wanzen sind Teil der Natur. Und wenn es nach den Menschen geht, sollten sie dort auch bleiben. Wehe, sie kommen ins Haus. Da verwandeln sie sich in Ungeziefer, in Schädlinge. Und damit bist du ein bisschen wahnsinnig irgendwann im Kopf. Auf der Mauer, auf der Lauer. Vom Leben mit Ungeziefer. Feature von Theresa Schomburg. Es sind viele. Sie kriechen aus den Zimmerecken, aus dem Dunkeln. Sechsbeinige Tiere mit teleskopartigen Fühlern und tellergroßen Facettenaugen. Sie kommen immer näher auf das Bett zu, krabbeln an den Bettpfosten hoch, durchbohren meine Haut mit spitzen Widerhaken und saugen mit Stechrüsseln mein Blut. Mein Blut. Ich schreie. Ratten, Ratten. Überall Ratten, sie jagten die Hunde und töteten Katzen. Als die kleinen Kinder in ihre Krippen am Schlafen waren, kamen die Ratten und schleckten sie ab, weil sie all so süß waren. Im Jahr 1284 ließ sich zu Hameln ein wunderlicher Mann sehen. Er hatte einen Rock von vielfarbigem, bunten Tuch an und gab sich für einen Rattenfänger aus, indem er versprach, gegen ein gewisses Geld die Stadt von allen Mäusen und Ratten zu befreien. Der wunderliche Mann, das ist ein Wortschöpfung von kein geringeren als Jakob und Wilhelm Grimm, als sie im Jahre 1816 das Buch Deutsche Sagen herausgebracht haben und der wunderliche Mann bin ich. Der Rattenfänger zog ein Pfeifchen heraus und pfiff. Da kamen sobald die Ratten und Mäuse aus allen Häusern hervorgekrochen und sammelten sich um ihn herum. 20. Oktober. Zum ersten Mal seltsame rote Punkte auf der Haut, die jucken. Drei am Unterschenkel, zwei am Handgelenk, außerdem Blutflecken auf dem Bettlaken. Suche jeden Abend alle Wände im Zimmer nach Mücken ab. Mache das Licht aus und nehme die Taschenlampe. Kann aber nie etwas finden. Gestern auch noch einen Schwarz-Weiß-Film im Fernsehen gesehen. Mutierte Riesenameisen aus der Wüste greifen Menschen an, die panisch durch den Sand rennen. Dann krabbelt etwas über meinen Nacken. Oder habe ich mir das eingebildet? Die Leute von Hameln sind ein bisschen schräg. Die Leute von Hameln lieben die Ratten und sie hassen den Rattenfänger. Die Geschichte vom Hamelner Rattenfänger ist kein Märchen, sondern eine Sage. Sie ist also nicht frei erfunden, sondern hat einen historischen Kern. Und wenn Sie durch Hameln gehen, finden Sie in der Gully die Geschichte, die Eckpunkte der Rattenfängersage. In der Gully. Wie respektlos kann man nur behandelt werden hier in dieser Stadt? Auch heute noch gibt es ihn, den Rattenfänger von Hameln. Sogar gleich zweimal. während der mittelalterlich bunt gekleidete Michael Boyer mit seiner Flöte Touristen auf Erlebnistouren in die engen Fachwerkgassen der Altstadt lockt, ist der wahre Rattenfänger von Hameln an versteckten Orten unterwegs. Auch unter der Erde, in der Kanalisation. Immer fallen so langsam runter, ja? Hier zum Beispiel haben wir einen Giftköder, 100 Gramm Brody Vadricom. Und den haben sie schon, das kann man sehen, den haben sie schön rund weggefressen. Aber wir gehen erstmal weiter rein, sie gucken erstmal. An einem Draht hängen zwei rechteckige bläuliche Blöcke. An einem sind deutliche Nagelspuren zu erkennen. Günter Löschner war früher Kanalmaurer. Seit 2004 ist er der Rattenbekämpfer der Stadt. Er trägt eine orangefarbene Warnweste und eine schwarze Kappe. Auf beide sind Ratten gemalt. Die todbringenden Stoffe in den Blöcken sind Gerinnungshemmer, Antikoagulantien. Die Tiere, die seine Köder fressen, verbluten innerlich. Das Gift wirkt zeitversetzt. Die überlebenden Ratten würden sonst bald einen Bogen um den Köder machen. Hier leben die Ratten drinne in dem Kanal und die leben hier unten ganz gut. Das hängt damit zusammen, dass es leider immer wieder Menschen gibt, die, sagen wir mal, die Toilette als Mülltonne benutzen. Und hier sammelt sich unten alles an. Dann guckst du unten rein und du siehst die leckersten Speisen wie Fleischpasteten, Gemüse, Kartoffelchen und so weiter. Das sieht von oben so lecker aus, dass man sagen würde, Mensch, mein Gott, lass mich runter. 15. November. 5 neue Stiche am Bein, rund ums Knie, 4 am Unterarm und eine an der Hüfte. Das können keine Mücken sein. Hab meine ganze Bettwäsche heiß gewaschen, die Daunenkissen weggeschmissen. Mich im Baumarkt mit extra engmaschigen Fliegengittern für die Fenster und die Balkontür eingedeckt. Da kommt kein Tier mehr durch. Kein Tier mehr. Den Weg aus der Kanalisation ins Bad zu finden, ist für die Ratte kein großes Problem. Wenn man dann einfach sich draufsetzt und wenn man sich vorstellt, da sitzt schon eine Ratte drinne, so ein Mistvieh hat 16 Zähne, davon sind 4 Schneidezähne. Und wenn die zubeißt, ich bin noch nicht gebissen worden, Gott sei Dank nicht, aber die Krankheiten, die mit im Bunde sind, das kann sehr fatal werden. Wanderratte oder Rattus norvegicus heißt die Art, mit der Löschner es heute meist zu tun bekommt. Sie hat die kleinere Hausratte Rattus rattus weitgehend verdrängt, die noch das mittelalterliche Hameln bevölkerte und auch beim Verbreiten der Pest eine entscheidende Rolle spielte. Gemeinsam mit dem Menschenfloh, der zwischen Ratte und Mensch hin und her hüpfte. Die große Pestpandemie suchte allerdings erst 1347 Europa heim. Da war die Geschichte des Rattenfängers von Hameln schon 60 Jahre alt. Mittlerweile steht die Hausratte auf der roten Liste gefährdeter Arten. Der Rattenfänger von 1284, der hat ja so gesehen eine gute Arbeit gemacht mit seiner Flöte. Als er nun meinte, es wäre keine zurück, ging er hinaus und der ganze Haufen folgte ihm. Und so führte er sie an die Weser. Dort schürzte er seine Kleider und trat in das Wasser, worauf ihm all die Tiere folgten und hineinstürzend ertranken. Ja, ich meine, es ist, genau, dann stimmt irgendwas nicht. Er hat sie ja nun in der Weser reingebracht und die Ratten können schwimmen. Jetzt bin ich natürlich auch überfragt, wie lange kann eine Ratte durchhalten, wie lange kann sie schwimmen, die kann ja auch tauchen. Aber ich glaube nicht, dass die, sagen wir mal, dann da reingeht und sofort runtergeht und säuft ab und die wird wieder rausgekommen sein. Also irgendwo hat die Geschichte einen Fehler. Ich weiß, dass ich bei meiner Arbeit anders rangehen muss, ja klar. 5. Dezember. Die Fliegengitter bringen nichts. Ich kratze mich immer noch. Neben der Matratze schwarze Krümel gefunden. Einen kurzen Moment gedacht, die bewegen sich und breiten sich aus über den ganzen Boden. Hab dann schnell alle Flächen ums Bett gründlich mit Chlorreiniger abgewischt. Diesmal die Bettwäsche in große Müllbeutel gepackt, mit Paketband umwickelt und auf den Balkon gestellt. Was auch immer dort Lebendiges drin ist, es muss jetzt sterben, bei den Minusgraden draußen. Hoffentlich. Schimpft die Mottenmutter mit ihrem Kind. Wenn du jetzt nichts von der alten Socke frisst, gibt's zum Nachtisch auch keinen Pelzmantel. Pelzkäfer und Teppichkäfer hatte ich in meinen Klamotten. Ich bin zur Zwischenmiete von Leipzig nach Berlin und habe einen Großteil meiner Winteranziehsachen in Leipzig gelassen und habe sie in der neuen Wohnung erst wieder ausgepackt und habe diese Tüten ausgeschüttet und die ganzen Klamotten kamen raus. Und es war tatsächlich... Als an einem schönen Sonntagmorgen die Sonne aufging, hell und warm, da schlüpfte aus dem Ei, knack, eine kleine, hungrige Raupe. Es war alles voller Käfer und so kleine, madige Würmer halt, also richtig eklig. Sie machte sich auf den Weg, um Futter zu suchen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keinen Staubsauger. Das heißt, ich stand dann da und hatte ziemlich viele krabbelnde Tiere auf meinem Fußboden und wusste nicht so richtig, was ich in dem Moment machen sollte. Am Montag fraß sie sich durch einen Apfel. Aber satt war sie noch immer nicht. Wir essen halt gerne Kaschmir und Baumwolle und solche Sachen. Am Dienstag fraß sie sich durch zwei Birnen. Aber satt war sie noch immer nicht. Genau, also da sind viele Lieblingssachen, die habe ich dann weggeschmissen. Am Mittwoch fraß sie sich durch drei Pflaumen. Aber satt war sie immer noch nicht. Also du wirst da so ein bisschen paranoid irgendwann, weil man will halt so Krabbeltiere nicht in der Wohnung haben. Ich will mir meinen Wohnraum nicht mit solchen Tieren teilen. Am Sonnabend fraß sie sich durch ein Stück Schokoladenkuchen, eine Eiswaffel, eine saure Gurke, eine Scheibe Käse, ein Stück Wurst, einen Lolli, ein Stück Früchtebrot, ein Würstchen, ein Törtchen und ein Stück Melone. An diesem Abend hatte sie Bauchschmerzen. Ich weiß noch, dass ich einmal so eine Larve in meiner Daunenbettwäsche hatte. In deinem Bett möchtest du sowas nicht haben. Also ich habe mich dann immer versucht, auch so ein bisschen zu beruhigen. Ich habe gedacht, okay, es ist zumindest, essen die nur meine Klamotten und machen halt an mir nichts. 20. Dezember. Kakerlaken aus dem Weltraum greifen die Erde an. Wieder kaum geschlafen. Und der Film ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Mitten in der Nacht in die Küche umgezogen. Die Insekten sollten mich da nicht finden. In Matratzen sollen ja manchmal auch Milben sein. Die können sich in die Haut bohren und ihre Eier da ablegen. Da kratzt man sich dauernd. Muss meine Matratze wegwerfen. Sogenannte Materialschädlinge sind Kleidermotten oder Holzwürmer. Als Vorratsschädling gilt, wer sich über Nahrungslager hermacht. Neben Ratten und Mäusen gehören dazu diverse Käfer und Motten, wie Mehl- oder Dörrobstmotten. Tiere, die im Kampf gegen die Eindringlinge helfen, heißen dagegen Nützlinge. Also der klassische Nützling, den jeder kennt, ist die Katze, die man zum Einsatz in den Keller schickt, um die Mäuse zu jagen. Und wir arbeiten mit ganz kleinen Wespen. Die kleinste Wespe, die wir einsetzen, ist 0,3 mm klein, kann auch nicht fliegen. Und die größte Wespe, die wir haben, ist 4 mm klein. Sabine Prozell leitet seit 1998 die biologische Beratung in Berlin. Sie stellt Karten mit Schlupfwespeneiern her, die man zu Hause in den Küchenschrank legen kann, wenn der von Lebensmittelmotten befallen ist. Schlüpfen die Wespen, legen sie ihre eigenen Eier in die der Motten und vertilgen sie. Also wir empfehlen ja diese kleinen Trichogramma-Schlupfwespen. Dann braucht man ein bis zwei Karten. Und zwar für alle Schränke, in denen sich trockene pflanzliche Lebensmittel befinden, weil die können alle befallen werden. Also man kann sich ganz grob merken, alles außer Kaffee, schwarzem Tee, Zucker und Salz, was trocken und pflanzlich ist, befallen Schädlinge oder Motten. Die Schlupfwespe selber lebt nur 6 Tage. Das heißt, wenn die keine weiteren Eier findet, stirbt die nach 6 Tagen ab und dann hat man auch keine Schlupfwespen mehr. Schädling und Nützling sind keine Begriffe aus der Biologie. Sie sind rein ökonomisch motiviert und stellen auch manches ästhetische Vorurteil auf den Kopf. Lebensmittelmotten zum Beispiel gehören streng biologisch genommen zu den Schmetterlingen. Die erwachsenen Motten fressen meist nichts mehr. Die Larven dagegen machen dem Menschen das Frühstück streitig. Wenn man also irgendwie sein Müsli isst und stellt dann plötzlich fest, da sind ja Gespinste drin oder man hat schon einen Löffel gegessen und stellt dann fest, da schwimmt ja irgendwo eine Larve, dann ist das eklig. Cornel Adler vom Julius-Kühn-Institut in Berlin-Dahlem, Experte für Vorratsschutz. Und die Frage ist, warum ist das eklig? Das hat ja auch einen Sinn, biologischen Sinn, dass eben, wenn viele Tiere drin sind, dass es dann über den Schimmel zur Gefährdung kommen kann. Aber im Prinzip ist also ein einzelnes Insekt kein gesundheitlich bedenklicher Faktor, sondern eher die Masse und die Feuchtigkeit, die dann entsteht, das ist das Problem. Hygiene- oder Gesundheitsschädlinge werden Tiere genannt, die Krankheitserreger übertragen können. Dazu gehören vor allem Schaben, auch bekannt als Kakerlaken, aber auch Parasiten, die am Menschen Blut saugen, wie Läuse, Flöhe und Bettwanzen. Allerdings ist die Definition umstritten. Bettwanzen etwa können starke Hautreaktionen auslösen, übertragen in der Regel aber keine Krankheiten. Flöhe schon. Flohstiche sind in Reihen angeordnet, oftmals hämorrhagisch und haben einen kleinen hämorrhagischen Rand und sind nicht so groß wie Mückenstiche oder wie Bettwanzenstiche, die häufig letztendlich charakterisiert sind, dadurch, dass sie einzeln stehen und eine heftigere Reaktion haben. Wolfgang Hart ist Chefarzt für Dermatologie und Allergologie am Vivantes Klinikum in Berlin. Einmal ist es so, dass sie Wanzenstiche vorwiegend nachts bekommen, aufwachen, an den unbedeckten Körperstellen sie halt eben diese Stiche haben. Und wenn es dann auch häufiger über eine längere Zeit auftritt und im Winter auftritt, wenn keine Mücken sind, dann kommt man schon sehr schnell zu dem Gedanken, dass es unter Umständen halt eben mit der Schlafstätte zu tun hat. 28. Dezember. Im Internet was gefunden zum Thema Stiche in der Nacht, Bettwanzen. Da passt alles zusammen. Hat mich nicht gerade beruhigt. Sie saugen sich mit Blut voll, wenn man schläft, verschwinden in irgendwelche Dielenritzen oder Fußleisten, in Steckdosen oder in den Wecker und können bis zu 9 Monate ohne Nahrung auskommen. Hab mir eine neue Matratze zu Weihnachten gewünscht. Aber die kann ich dann bestimmt bald auch nicht mehr benutzen. Steckdose. Die Viecher können mich überlisten. Die haben das jahrtausendelang geübt. Diese Geschichte mit Ratten und Kindern ist dermaßen absurd, dass man es eigentlich mit einem simplen Satz aus 3 Wörtern vernichten kann. Ratten können schwimmen. Ja, erstmal können Ratten hervorragend schwimmen. Zweitens glaube ich nicht, dass die so dumm sind, so einem bunt gewandeten Menschen einfach hinterherzulaufen. Die haben ihren ganz eigenen Willen. Viktor Meissner arbeitet im Hamelner Stadtarchiv. Er kennt sich aus mit dem historischen Hintergrund der Rattenfängergeschichte und auch mit lebendigen Ratten. Die, erzählt er, können im Wasser sogar Fische fangen. Ich habe selbst eine Ratte als Haustier. Die fängt zwar keine Fische, aber die kann ganz hervorragend schwimmen. Auf seiner Festplatte hat Meissner eine umfangreiche Sammlung von Rattenfängerabbildungen gespeichert. Es sind auch alte Kupferstiche und Radierungen dabei, die bucklige Gestalten zeigen. Auf langen Stäben halten sie Käfige voller Ratten in der Hand. Hochbezahlte Spezialisten, aber keiner wollte sie haben. Sie gehörten also zu den unehrlichen Leuten, wie Henker, Dirnen, auch Hirten und anderen. Aber man brauchte sie und das ließen sie sich teuer bezahlen. Es waren insofern keine Rattenfänger, sondern eher Rattengiftverkäufer, die also mit selbstgemachten Mixturen diesen armen Tierchen ans Leben wollten und den Menschen das verkauften. Bei genauem Hinsehen auf die Bilder ist zu erkennen, an den Käfigen, die die Männer mit sich tragen, hängt etwas. Tote Ratten. Und das ist eigentlich das Attribut. Da drin waren lebendige Ratten. Die wurden dann also zu Schauzwecken mit dem Rattengift gefüttert, starben, wurden dann da dran gehangen und der Kaufinteressierte sah dann, dass das Gift tatsächlich wirkte. Armen Viecher. 10. Januar. Versuche, die Wanzen selber loszuwerden. Dazu im Netz ein paar nützliche Tipps gefunden. Streut man Kieselerde in alle Ritzen, entzieht sie den Wanzen die Flüssigkeit und sie trocknen aus. Muss mich beeilen. Im Schlafzimmer riecht es schon süßlich und gleichzeitig vermodert. Das muss der Kot sein, diese schwarzen Krümel, die mir neulich schon neben dem Bett aufgefallen sind. Mein verdautes, geronnenes Blut. Die Hundetrainerin Sonja Schlamp und ihre belgische Schäferhündin Nelly sind seit 2009 zusammen auf Bettwanzenjagd. Die kleinen Blutsauger werden in der Regel eingeschleppt, in der Reisetasche aus dem Urlaub oder in gebrauchten Möbeln. Oft bleiben sie zunächst unbemerkt. Der Hund ist einfach die gute Diagnostik, wenn die Augen uns verlassen. Ja, in dem Augenblick, wo Sie einen Befall sehen, brauchen Sie natürlich keinen Hund mehr. Aber es geht ja um die Sachen, ich hatte im Urlaub, ich habe eine Bettwanze gesehen. Habe ich die mitgebracht. Und wenn Sie erst ein, zwei, drei Tiere in der Wohnung haben, halte ich es für unmöglich, dass ein Schädlingsbekämpfer schon die Spuren findet. Und der Hund hat so einen Raum gründlich spätestens nach 20, 25 Minuten durchgesucht. Bettwanzen besiedeln Sozialwohnungen ebenso wie Edelhotelzimmer. Wie sauber oder schmutzig, ordentlich oder verwahrlost ein Raum ist, spielt dabei keine Rolle. Ich habe durchaus Kunden, da würde ich jederzeit sofort einen Keks vom Boden essen. Also ich bin ja jetzt gezwungen, in den Hotels immer unter die Betten zu gucken. Und es gibt sehr viele Hotels, da ist es unter den Betten auch picobello. Und trotzdem haben die Bettwanzen. Sonja Schlamp hat selbst Bettwanzen. Im Kühlschrank. Verschiedene Stämme, Geschlechter und Entwicklungsstadien. Die braucht sie, um ihre Hunde zu trainieren. Ein kleines Glas mit einer Probe versteckt sie tief in einer Ritze der Wohnzimmercouch. Für Nelly eher eine leichte Übung. Zeig's noch was. Echt? Zeig's, Mäuschen. Zeig's genau. Perfekt. Nelly schnüffelt an den Fußleisten und den Heizungsrohren entlang und steckt die Schnauze unter die Couchkissen. Schließlich legt sie sich hin. Das Zeichen dafür, dass sie etwas gefunden hat. Bei vielen Einsätzen findet Nelly nichts. Das liegt daran, dass sie und Sonja Schlamp oft zu Leuten kommen, die schon einmal Kontakt zu Bettwanzen hatten und sicher sein wollen, dass sie keine neuen eingeschleppt haben. Die Gefahr, dass Nelly nur Spuren von einem Befall riecht, der schon länger zurückliegt, ist gering. Meine Hunde haben gelernt, das Einzige, was interessant ist, ist eine lebendige Bettwanze. Bettwanzenkot riecht auch anders als Bettwanze. Die Sache ist einfach so, dass tot anders riecht als lebendig. Gucken wir da mal rein. Ich hole mal meine Lampe. Ja. Machen wir gleich mal die Kontrolle der Kästen. Rattenfänger Löschner sucht in einem Schuppen, der von oben bis unten vollgestellt ist, mit alten Möbeln, Fahrrädern, Kartons und Decken, nach den Köderboxen, die er hier ausgelegt hat. Und ich möchte mit meiner Nachbarin alles zufrieden sein. Aber wenn die machen mich ein blöde Kuh und aggressiv. Auch und auf dem Grundstück nebenan haben sich Ratten eingenistet. Die beiden Nachbarinnen geben sich gegenseitig die Schuld daran. Mir tut es leid von der ersten Stunde, wo ich hier war, dass sie euch hier so. Günter Löschner kennt solche Streitfälle. Er bleibt ruhig, versucht zu schlichten. Eine der Nachbarinnen sagt, sie habe keine lebendigen Ratten auf ihrem Grundstück, nur eine einzige Tote. Ja, jetzt, wenn sie dann gesehen hat, dass sie hier waren, dann hat sie dann wieder Sprüche gemacht. Na, hat dann sich wieder deine Ratten angeguckt. Aus einem Schrank an der Wand holt sie eine riesige Ratte hervor. Sie muss sich zum Sterben an einen kalten, trockenen Ort gelegt haben. Das Tier ist steif und reglos, aber zeigt keinerlei Spuren von Verwesung. Erzählt sie, ich hätte hier die Ratten. Und jetzt haben wir hier natürlich eine Rattenmumie gefunden. Und was für ein großes, stolzes Tier. Genau, Handschuhe anziehen, den niemals so anpacken. Ja, die hat also noch alles. Kann man sieht die Zähne auch die noch Barthaare sehen? Hier, die Krallen, die Zähne. Das ist normalerweise ein sehr großes Tier gewesen. Denn normalerweise, das heißt, wenn eine Ratte verstirbt, dann fährt die zusammen, wird kleiner und das ist an sich eine sehr große Mumie. Die lag dann hier. Die lag hinten im Schuppen und manchmal war mein Sohn am Schreien und ich habe es erst gar nicht gesehen. Sei, ey, das ist eine tote Ratte, ne? Ich will sie jetzt also auch im Schuhkarton lagern. Kommen zwei Flöhe aus dem Kino und sagt der eine, hüpfen wir nach Hause oder suchen wir uns einen Hund? Als einmal der König von einem Floh gebissen wurde und er ihn hierauf mit ganz besonderer Geschicklichkeit gefangen hatte, bemerkte er, dass der Floh so hübsch und stattlich war, dass er sich ein Gewissen daraus hätte machen müssen, ihn auf dem Schafott des Nagels vom Leben zum Tode zu bringen. Ja, die Flöhe kamen eigentlich von der Wohnung einer Nachbarin. Und die Nachbarin war verreist mit ihrem Hund. Und ich sollte aber in der Wohnung die Blumen gießen. Und weil es so heiß war, kam ich dann irgendwie in kurzen Hosen und mit nackten Beinen in die Wohnung. Und da der Hund weg war, also der Hund war ja auch verreist wie die Nachbarin, Haben Sie dann sozusagen frisches Blut gerochen, als ich da mit der Gießkanne ankam und haben sich irgendwie bei mir festgesetzt und waren dann in meiner Wohnung? Er steckte ihn daher in eine Flasche und indem er ihn alle Tage mit dem Blute seines eigenen Arms fütterte, wuchs der Floh so gedeihlich heran, dass er nach Verlauf von 7 Monaten größer und feister wurde als ein Hammel. Ich habe das dann mit der Lupe eingesammelt und auch einen Floh gefangen in einem Marmeladenglas. Und dann war ich beim Gesundheitsamt. Und der Mann vom Gesundheitsamt hat dann gesagt, saugen, saugen, saugen und sprühen. Und da bin ich dann sozusagen mit meinem Gepäck rückwärts mit dieser Sprühdose aus der Wohnung raus. Und ich habe natürlich Gift gesprüht in die ganze Wohnung und dann die Wohnung zugemacht. Und dann waren sie weg. Dann nun der König dies sah, ließ er ihm die Haut abziehen, dieselbe dann gehörig gerben und hierauf öffentlich ausrufen, dass, wer da wüsste, von was für einem Tiere das Fell sei, die Tochter des Königs zur Frau bekommen sollte. Aber ich hatte große Angst, dass die Flöhe noch irgendwie an mir dran sind und auf die anderen Leute übergreifen. Es war einmal ein König, der hat einen großen Floh. Den liebt er gar nicht wenig, als wie seinen eigenen Sohn. 30. Januar. Die Kieselerde war ein Reinfall. Hab eine Wanze gesehen, nachts. Sie krabbelte übers Bett, hab sie in einem Glas gefangen. Sie war knapp 1 Zentimeter lang, rostbrauner, schuppiger Panzer mit borstigen Härchen. Vorne schwarze Punkte, womöglich die Augen. Hab sie umgedreht. Die 6 Beine sind vorne am Körper. Der Rumpf schwebt frei über dem Boden, voll mit meinem Blut. Hab sie dann zwischen den Fingern zerquetscht. Da spritzte das Blut raus. So. Jetzt werden wir ein bisschen arbeiten fahren. Mario Heising ist seit über 30 Jahren Schädlingsbekämpfer in Berlin-Prenzlauer Berg. Ein eher kleiner Mann mit Schnäuzer. Er ist viel mit dem Auto unterwegs. Heute geht es in eine Wohnung, die von Bettwanzen befallen ist. Jedes Jahr verdoppelt sich derzeit die Zahl seiner Wanzeneinsätze. Ich habe Anfang der 80er an dem Beruf gelernt, in der damaligen DDR. Und mein Thema zur Facharbeiterarbeit war dann Bettwanzenbekämpfung. Bloß, dass ich die nie kennengelernt habe, so wirklich. Weil ich habe eigentlich damit ja keine Probleme mehr. Ja, ich musste damals die ganzen älteren Kollegen befragen, dass die mir darüber eben berichten und erzählen. Ist schon ein Ding, dass sich ein Schädling wieder so ausbreiten kann. Wer Bettwanzen wirklich loswerden möchte, hat meist keine andere Wahl, als den Schädlingsbekämpfer zu rufen. Sonst sollte man sich auf ein Leben mit Bettwanzen einrichten. Mario Heising war auch schon in Wohnungen, wo die Wanzen überhand genommen haben. Also da müssen Sie sich den Bettwanzenbefall so vorstellen, dass selbst wenn die Frau auf die Straße ging, liefen die Bettwanzen an ihr rum. Ja, die eigentlich nachtaktiv und versteckt lebende Bettwanze saß in der Wohnung im hellenden Sonnenschein auf den Gardinen, weil sie keinen Platz mehr hatten. Die Bilder drückten sich von der Wand, weil sich die Larvenhäute so weit stapelten. Ja, die Frau hat 11 Jahre lang mit Bettwanzen gelebt. Das war das Schlimmste, was ich hatte. Ja, hier sieht man überall noch die Kotpunkte am Lattenrost. Heising und sein Kollege rücken die Möbel von den Wänden, um nach Wanzenspuren zu forschen. Sie klettern auf die Leiter, suchen zusammengeraffte Gardinen und Deckenleisten ab. Hier in dem konkreten Fall sieht man oben auch noch, dass die Tapete sehr schlecht dran ist. Ja, man sagt ja bei der Bettwanze auch Tapetenflunder. Das resultiert einfach daraus, weil die sich eben so flach machen kann und flach ist vom Körperbau, dass die eben ruckzuck hinter gerade loser Tapete eben schnell sich verstecken und auch gerne versteckt. In der Küche bereitet Mario Heising seine Sprühkanister vor. Also das sind jetzt 2 Produkte, die wir kombinieren. Wir haben jetzt immer einen Wirkstoff, der die Häutung verhindert. Wir haben eben mal einen Wirkstoff, der auf den Energiehaushalt, auf die Regulierung des Energiehaushaltes hingeht. Das heißt, die Tiere verlernen, fressen und werden somit kraftlos. Und wir haben das Kurzzeit-Insektizid, was also Tiere sofort abtötet, wenn sie jetzt damit in Berührung kommen. Ein Cocktail aus Insektiziden. Der für Insekten nervenschädigende Stoff Pyretrum wird aus Chrysanthemen gewonnen, soll allerdings schnell zerfallen. Synthetisch nachgebaut wird er bei den sogenannten Pyretroiden, die länger wirken. Heising und sein Kollege sprühen nicht das ganze Zimmer ein, sondern geschlossene Kreise, sogenannte Barrieren, die den Wanzen die Wege abschneiden. Mittel, die auf einen Schlag alle Tiere töten, wären problematischer. Ja, natürlich gibt es solche Gifte, aber die werden von den Schädlingsbekämpfern so nicht angewandt. Und ich will mal sagen, der moderne Schädlingsbekämpfer, der arbeitet so nicht mehr. Also vor 30 Jahren hat man da noch anders drüber nachgedacht. Und so hat man vor 30, 40 Jahren auch noch prophylaktisch ja Insektizide rausgebracht. Macht heute auch kein Mensch mehr. Da stand einmal ein Typ und versuchte den ganzen Tag lang verzweifelt, sich die Wanzen aus den Haaren zu schütteln. Sein Arzt erklärte ihm, er habe überhaupt keine Wanzen in den Haaren. Nachdem er 8 Stunden lang geduscht hatte, trat er aus der Duschkabine und trocknete sich ab. Und er hatte immer noch Wanzen in seinem Haar. Ja, sie hatten sich jetzt sogar über seinen ganzen Körper ausgebreitet. 8. Februar. Hab das Bett einen halben Meter von der Wand und vom Nachttisch abgerückt. Bettpfosten, Matratze und den Boden um das Bett herum mit doppelseitigem Klebeband umwickelt. Wanzenfallen unterm Bett gebaut, dazu Plastikschälchen mit Mineralöl befüllt und neben den Bettbeinen aufgestellt, damit sie da hineinstürzen. Oder klettern sie die Wand hoch und lassen sie nachts von der Decke auf mich drauffallen. Er aber wusste es besser, weil die endlosen Wanzenbisse ihm mittlerweile wahre Höllenqualen bereiteten. Im 24-Stunden-Supermarkt, der zu einer Ladenkette gehörte, die sich über fast ganz Kalifornien erstreckte, erstand er Sprühdosen, auf denen Razzia, Schwarzkreuz und Hofwächter stand. Erst sprühte er das Haus damit ein und dann sich selbst. Hofwächterspray schien am besten zu wirken. Also wenn es mehr als 4 Beine hat, dann wird es gruselig. Susanne Smolka vom Pestizidaktionsnetzwerk e.V. in Hamburg beschäftigt sich mit den Risiken von chemischen Schädlingsmitteln. Und ich sage dann immer, man sollte sich die Chemikalien ja auch mal so körperlich vorstellen, wie sie so durch die Atemluft schwebt. Vielleicht mit ein bisschen Fantasie hat man dann mehr Motivation, mal so eine Abwägung zu treffen. Biozide, Schädlingsbekämpfungsmittel für den Hausgebrauch, kann man auch ohne Beratung im Baumarkt kaufen. Anders sieht es bei Pflanzenschutzmitteln für den Garten aus, den sogenannten Pestiziden. Hier schreibt die Gesetzgebung deutlich strengere Regeln für den Verkauf vor. Pestizide müssen hinter Glas. Ich denke, vielen Verbrauchern ist das gar nicht bewusst, wenn sie auch im Drogeriemarkt ein Insektenspray kaufen können, dass das in den allermeisten Fällen noch gar nicht behördlich überprüft worden ist. Weder hinsichtlich der Gefährlichkeit noch hinsichtlich der Wirksamkeit dieser Mittel. Pyretroide stehen im Verdacht, schädlich aufs Hormonsystem zu wirken. Bei anderen Insektiziden, die noch im 20. Jahrhundert angewendet wurden, kennt man die Gefahren schon länger. DDT beispielsweise wurde in der BRD 1972 verboten. In der DDR war es, wenn auch nur sparsam, bis nach der Wende im Einsatz. DDT baut sich nicht ab, sondern reichert sich in Umwelt und Organismen an. Auch dort, wo es nie eingesetzt wurde. Also das, was uns droht, das sieht man schon in Amerika. Da gibt es also resistente Schädlinge von Bettwanzen über Kakerlaken. Also zum Beispiel auch Rattengifte, da gibt es auch schon viele Resistenzen und es werden immer giftige Blutverdünner auf den Markt gebracht. Da muss man gegensteuern. Also man kann ja einmal mit Hitze entwesen. Entwesung heißt im Wortlaut des Infektionsschutzgesetzes, das Töten von schädlichen Tieren, die keine Wirbeltiere sind. Statt Gift zu benutzen, kann man Insekten und ihre Eier, Larven und Puppen so stark erhitzen, dass die Körpereiweiße gerinnen. Anders als Menschen können Insekten nicht schwitzen. Da gibt es richtige Öfen für. Teilweise muss man zwei oder drei in den Raum stellen, die dann eben so weit aufhitzen. Ja, man versucht, die Fenster und Türen dann noch ein bisschen abzudichten. Man versucht, Rohrdurchbrüche abzudichten und so weiter. Und in der Regel dort so eine Behandlung 2 bis 3 Tage. Oder tiefkühlen. Dann kommt das Tier bei uns hier in eine Kühltruhe. Wir frieren hier teilweise bei minus 30 Grad ein. Da hilft dann eigentlich nur noch der Gedanke, dass du ganz klar weißt, wenn die da 3 Tage drin sind. Ich glaube, ich habe sogar einen Tag länger gemacht. Dann sterben die alle. Und alles, was da drin war, ob eine Eiablage oder Ähnlichen, ist ein Tod. 1. März. Länger keine Stiche mehr bemerkt. Dafür Albträume. Eine Armee von Wanzen stürmt auf einen Trupp von Soldaten los. Die greifen zu Maschinengewehren und Flammenwerfern. Die Wanzen fangen Feuer, laufen noch ein Stück mit brennenden Fühlern herum, sacken zusammen. Gleich danach kommen aus irgendwelchen Höhlen Tausende und Abertausende mehr. Während er die umfangreiche Literatur über die zahlreichen Wanzenarten, die es auf der Welt gab, systematisch durcharbeitete, bemerkte er schließlich auch draußen im Freien Wanzen. Und daraus schloss er, dass es sich wohl um Vertreter der Spezies Aphidina handeln müsse, also um Blattläuse. Nachdem er einmal zu dieser Erkenntnis gelangt war, ließ er sich davon nicht mehr abbringen. Ganz gleich, was andere Leute ihm erzählen mochten, wie zum Beispiel, aber Jerry, Blattläuse beißen doch keine Menschen. Wir hatten einen Garten und ich hatte den ganzen Tag über etwas getan. Dann stelle ich fest, dass in meinen Händen und in meinen Handgelenken überall kleine schwarze Käfer kleben. Und dass meine Hände ganz harzig sind von den Bäumen und braun verkrustet. Und versuche sie halt alle wegzuschnipsen und abzureißen, abzuschaben. Das geht natürlich nicht, weil meine Hände beide klebrig sind. Ich nehme ein Messer und versuche sie abzuschaben. Da flattert gerade ein Kohlweißling rum und wir haben hier Kohl stehen. Und die würden wir hier auf den grünen Blättern gut erkennen. Das ist nichts. Nein, unser Kohl ist immer noch Kohlweißling frei. Keine Eier und halt, nein, und keine Larven. So, hier sind wir jetzt beim Rotkohl, aber auch da sehe ich keine Eier vom Kohlweißling. Friedrich Karl Schembecker sucht die Kohlpflanzen Blatt für Blatt nach Kohlweißling-Eiern ab. In der Ökolaube, einem Kleingarten in Berlin-Neukölln, erklärt der Umweltpädagoge, wie ökologisches Gärtnern funktioniert. Hauptaugenmerk liegt natürlich darauf, dass wir vorbeugenden Pflanzenschutz machen. Das heißt also, wir versuchen dahingehend zu arbeiten, dass Insekten, die schädigend wirken können, ich sage es bewusst nicht Schädlinge, wie Blattläuse zum Beispiel, sich gar nicht erst in dem Maße vermehren, wie sie es manchmal tun und dann Schaden anrichten können. Wachsen auch Wildpflanzen im Garten, dann siedeln sich viele Tiere an. Darunter Insekten, die sich zum Teil gegenseitig auffressen. Naja, Schädlinge gibt's eigentlich nicht, denn alles ist immer nur ein Teil, ein Bruchstück vom Nahrungskreislauf. Wenn eine Blattlaus an einer Pflanze saugt, ist das für uns ein bisschen blöd als Gartenbesitzer, aber die Tiere, die sich von Blattläusen ernähren, das sind also andere Insekten, das sind auch Vögel, die die Blattläuse fressen, die sind natürlich froh, wenn Blattläuse da sind. Ansonsten kann man auch mit Gegenspielern arbeiten, mit Ohrwürmern, Wanzen, Schlupfwespen. Und die kriegen wir eben mit allgemeinen Maßnahmen in Garten. Das sind diese Ohrwurmtöpfe, Tontorföffnung da unten, da ist Stroh drin. Und der Ohrwurm mag es kuschelig und feucht und geht da immer tagsüber rein. Und nachts geht er dann auf Beutejagd, Blattläuse. Der Mensch lebt durch den Kopf, sein Kopf reicht ihm nicht aus. Versuch es nur, von deinem Kopf lebt höchstens eine Laus. Die eigenen 4 Wände sind zwar kein natürlicher Lebensraum, Bettwanzen haben sich trotzdem perfekt an ihr Biotop angepasst, das Bett. Ich würde davon ausgehen, dass es für die Bettwanze auch einen natürlichen Feind gibt, wenn man lange genug sucht. Die Frage ist natürlich bei vielen Schädlingen, wie sieht der natürliche Feind aus? Also wenn dann der natürliche Feind eine Größe hat oder auf den, der das anwendet, genauso bedrohlich wirkt wie der Schädling, die würde man jetzt nicht einsetzen, weil dann wäre die Wohnung wahrscheinlich komplett leer. Dann bräuchte man auch nicht mehr den Schädling zu bekämpfen. 6. März. Sie müssen da sein, trotz allem. Ich habe Fieberträume. Eine Insektenlarve, vielleicht auch ein Wurm, saugt Bettwanzen in sich auf. Das Tier ist orange und sieht aus wie ein Staubsaugerbeutel. Der bläht sich immer weiter auf. Irgendwann wird er platzen. So, jetzt haben wir hier 2 Wochen alte Brut eingefüllt. Mal gucken, ob sich das anders anhört. Cornel Adler vom Julius-Kühn-Institut in Berlin-Dahlem kann die Fraßgeräusche von Kornkäferlarven mit einem sehr empfindlichen Mikrofon etwa 1000-fach verstärken. Und so für das menschliche Ohr hörbar machen, wenn noch kein Befall zu sehen oder zu messen ist. Man hört im Wesentlichen den Fraß der Mandibeln auf dem Mehlkörper. Ja, da muss man dann sehen, kann man daraus ableiten, dass die Mandibeln des Kornkäfers ein anderes Geräusch produzieren als die Mundwerkzeuge der Getreidemotte zum Beispiel, die auch ein interner Fieder ist, also ein Tier, was sich im Inneren des Getreidekorns entwickelt. Und kann man die unterscheiden vom Getreidekapuziner oder sowas. Das ist dann wichtig, wenn es um die Bekämpfung geht. Eine Studie der Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO, von 2011, schätzt die Nachernteverluste für Getreide in Mitteleuropa auf 4% pro Jahr. Noch besser als Insekten zu bekämpfen ist aber, sie gar nicht erst hereinzulassen. Cornel Adler schlägt vor, gasdichte Getreidelager zu bauen und insektendichte Verpackungen herzustellen. Also ich muss sagen, mir sind die Insekten insgesamt ans Herz gewachsen, weil man doch immer wieder merkt, dass das auch alles Individuen sind. Und damit steigt dann immer auch so ein bisschen der Respekt vor dem einzelnen Tier, weil man doch sieht, das sind alles auch, ja, was die alles leisten. Also so ein kleines Tier kann sich orientieren nach Duftstoffen, kann seinen Partner finden, kann irgendwo versteckte Vorräte irgendwo aufspüren und kann da Eier ablegen. Also es ist schon fantastisch, dass das alles zusammen funktioniert. Kommt ein Holzwurm in die Bäckerei, sagt der Holzwurm. Ihren Baumkuchen kann ich nicht weiter entführen. Alles Schwindel. Es war einfach ein Altbau. Es gab auch zum Teil Holzboden, also eigentlich eine schöne alte Wohnung mit Potenzial. Auf jeden Fall fiel mir irgendwann auf, dass es oft knisterte oder irgendwie, dass es ein seltsames Geräusch gab. Es war am Weihnachtstag in diesem Winter, als er es zum ersten Mal hörte, das Geräusch. Auf dem Weg zum Keller bemerkte er ein seltsames Mahlgeräusch. Ein Stampfgeräusch, das von irgendwoher aus dem Boden zu kommen schien. Es war so ein komisches Rattern, es war so ein komisches Knistern, Hacken, Klopfen. Und irgendwie merkte ich, es war in dieser einen Ecke und irgendwann blieb eigentlich nur diese Tür, meine Zimmertür, als Quelle, wo das herkommen könnte. Er konnte das Geräusch nicht nur hören, er konnte auch die Schwingungen spüren, die es begleiteten. Sogar durch seine schweren Lederstiefel hindurch konnte er das rhythmische Pulsieren fühlen. Es war sehr schwer zu lokalisieren. Also wenn man in die Richtung ging, wo es herkam, hörte es auch oft auf. Und dann hörte das Geräusch auf. Ich wohnte in einer WG. Andere Mitbewohner hörten das nicht und erklärten mich eigentlich eher für Plämplämm. Er wusste jetzt, dass es ein Wurm war. Meine Erkenntnis war, das kann nur ein Holzwurm sein. Ja, das war es. Ein Wurm wie die Regenwürmer, die er so oft als Köder benutzt hatte, nur viel größer. Und zwar sehr viel größer. Aber ich konnte den Holzwurm letztendlich nicht besiegen. Es war eine schöne alte Holztür. Und vor allen Dingen hat es mich eben wahnsinnig gemacht, dass man nicht rankam an das Tier. Dass er eben merkte, wenn man herankam, das heißt, wenn man an die Tür trat, bevor man sie aufmachte, wenn er irgendwie fraß oder hämmerte, dass er plötzlich aufhörte. Und man wurde eben teilweise dadurch irgendwie auch wahnsinnig, weil man dachte, das kann eigentlich alles nicht sein. Weit und weiter öffnete sich der Schlund des Wurmes. Schwarze, ekelerregende Dunstschwaden quollen aus ihm heraus. Der Mann verlor das Bewusstsein und fiel hinein. Hinter ihm schloss sich das schreckliche Maul. Und da gibt es noch die Totenuhr. Der ist etwas größer als der Holzwurm. Und der heißt deshalb so, weil früher, wenn die Menschen an ihrem Sterbebett lagen, haben sie es immer schon klopfen gehört. Und glauben, es hat ihr letztes Stündlein geschlagen. 21. März. Sehe überall Insekten. Eine Wanze huscht über den Boden. Wenn ich hinuntergreife, ist sie weg. Es war nur ein Stück Brotrinde. Obwohl ich keine Stiche habe, juckt es unter der Haut. Tag und Nacht. Um 1880 bekam das erste Insekt die Bezeichnung Schädling aufgedrückt. Damals verwüstete die Reblaus in Europa ganze Weinberge. Zuvor sprach man von schädlichen Insekten. Die Reblaus war kein einheimisches Insekt. Sie kam mit amerikanischen Reben nach Europa. Auch heute wandern immer wieder fremde Insektenarten ein. Das heißt, sie kommen mit Waren aus Übersee, zum Beispiel im Schiffscontainer. Ja, das ist so ein typischer Containerumschlagsbetrieb hier im ehemaligen Hamburger Freihafen. Ingo Müller-Sannmann ist Leiter der Pflanzengesundheitskontrolle im Hamburger Hafen. Also in Hamburg hat es schon eine sehr, sehr lange Tradition. Die Kontrollen sind also auch schon im 19. Jahrhundert gestartet worden. Da ist 1898 die Station für Pflanzenschutz fertiggestellt worden. Und da ging es dann um so, ich sag mal, die Quarantäneschädlinge der ersten Stunde, die mittlerweile aber auch nicht mehr von Relevanz sind, das ist die San Jose Schildlaus, ne? Die Reblaus dann eben an den Weinpflanzen noch dazu. Als sogenannte Quarantäneschädlinge gelten solche Insekten oder auch Pilze und andere Organismen, die noch nicht oder kaum in der EU vorkommen oder extrem schwer zu bekämpfen sind, wie der asiatische Laubholzbockkäfer. Anders als einheimische Bockkäferarten, die totes Holz bevorzugen, frisst der Fremdling sich ins Geäst lebender Bäume. Oft sitzt er im Holz der Kisten, in denen Waren aus China verschickt werden. Im Büro der Pflanzengesundheitskontrolle sind befallene Holzstücke in einer Glasvitrine ausgestellt. Das ist also jetzt hier ein Spitzahorn, ein Stammstück. Und zwar verläuft das Ganze dann so, dass sich hier haben wir so eine Eiablagestelle, das heißt, das Weibchen nagt so eine kleine Grube. In die Grube wird ein Ei reingelegt und erst dann mit zunehmendem Alter wandert die Larve ins Holz rein. Und der Käfer frisst sich dann über ein Ausbohrloch aus dem Baum raus und die Löcher sind wirklich kreisrund, als wenn jemand mit einem 1 cm Bohrer dort ein Loch in den Stamm gebohrt hätte. Ist ein Befall entdeckt, haben die Inspektoren drei Möglichkeiten. Und die Verfahrensweisen ist eben, wenn man es so von der Abstufung her sehen will, eine Wiederausfuhr. Das heißt, die Sendung wird komplett von der Einfuhr in die EU zurückgewiesen. Der Container muss wieder verschlossen werden. Die nächste Variante ist dann die Vernichtung der Sendung oder gegebenenfalls auch nur des befallenen Teils der Sendung. Und eine andere Variante ist, dass eben auch eine Behandlung stattfinden kann. Der asiatische Laubholzbockkäfer steht auf der Liste der 100 gefährlichen invasiven Arten der Weltnaturschutzunion. Das Team von Ingo Müller-Sannmann besteht aus 14 Mitarbeitern. Allein aus China kommen jedes Jahr 1,5 bis 2 Millionen Container im Hamburger Hafen an. Wenn die zubeißt, so ein Mistvieh hat 16 Zähne. Saugen, explodiert einfach. Ey, das ist eine tote Ratte. Bilder drückten sich von der Wand. Einfach ehrlich. Die Larven heute so weit. Also wenn es mehr als 4 Beine hat, dann wird es also gruselig. Sie werden nicht sterben. Kurz vor 12. Bald ist es vorbei. Ich weiß nicht, wann ich die Wohnung das letzte Mal verlassen habe. Meine Haut brennt wie Feuer. Manchmal meine ich, schwarze Punkte unter der Haut zu sehen. Larven? Nachts schlage ich wild um mich, versuche die Wanzen zu erwischen. Dann fällt mir ein, sie haben menschliches Blut in sich. Als würde sie das menschlicher machen. Nur hier in dem Fall, wenn wir jetzt kein Glück haben, hier dann nehme ich zu. Günter Löschner, der Rattenfänger von Hameln, steht vor einer verschlossenen Tür auf einem überwucherten Gartengrundstück am Stadtrand. Hier komme ich jetzt hinter dem löchrigen Zaun sind Ställe mit Hühnern, Enten und Tauben. Einige Küken haben die Ratten schon geholt. Der Besitzer hat nicht wie verabredet seine Tür offen gelassen, damit Löschner die Köderboxen kontrollieren kann. Löschner sieht müde und angestrengt aus. Für die Stadt ist er viel mehr als nur ein Rattentöter. Er sorgt sich auch um die Einwohner von Hameln. Er sieht viele Menschen, die einsam und verwahrlost wohnen, mit den Ratten. Und das ist nicht nur die Ratte von Hans Kunz, nein, die gehört dann gleich uns alle und da müssen wir als Menschen eben zusammenstehen und die bekämpfen. Und vor allen Dingen ist es dann immer für mich auch makaber, wenn dann irgendwo Kinder mit im Spiel sind. Und wenn ich gucke, dass sie vielleicht nur auf Matratzen liegen, die schon von Ratten durchbohrt sind, aber im Wohnzimmer steht ein großer Plasma, da fällt mir gar nichts ein. Dann stimmt was nicht. Und deswegen ist für mich wichtig das ganze Umfeld und nicht nur punktuell. Ich komme dahin, da hat einer gemeldet, da stelle ich eine Box hin und dann haue ich wieder ab. Ich habe mal meine Arbeit getan und dann ist gut. Aber ich sehe doch alles andere drumherum. Nachdem die Bürger aber von ihrer Plage befreit waren, reute sie der versprochene Lohn und sie verweigerten ihn dem Manne unter allerlei Ausflüchten. Am 26. Juni erschien er wieder. Alsbald kamen diesmal nicht Ratten und Mäuse, sondern Kinder in großer Anzahl gelaufen. Nach Christi Geburt 1284 Jahr gingen bei den Koppen unter für wahr 130 Kinder in Hameln geboren, von einem Pfeifer verführt und verloren. Die alte Inschrift ist noch heute an einem Hamelner Haus zu lesen. Dieser Teil der Geschichte ist wahr, das mit den Ratten ist ein Märchen. Die Sage heißt nicht der Rattenfänger von Hameln. Die Brüder Grimm nannten sie die Kinder zu Hameln. Ja, zur Sage ist wichtig zu wissen, dass historisch überliefert eben nur der zweite Teil der Sage ist, nämlich der Kinderauszug. Und für den gibt es tatsächlich mehrere historische Quellen. Stefan Dabako, Leiter des Hamelner Museums. Wohingegen die Rattengeschichte ist nachweislich eine Erfindung des 16. Jahrhunderts. Also die kommt erst so um 1550 dazu. Also woher jetzt diese Rattengeschichte kam, dafür gibt es unterschiedliche Deutungen, aber keine, die jetzt wirklich so als die allgemeingültige anzusehen wäre. Vielleicht war es auch einfach diese Frage Ursache und Wirkung. Warum wurden die Kinder entführt? Dass es dafür ein Motiv geben sollte und vielleicht kamen deshalb die Ratten ins Spiel. Möglicherweise waren es keine Kinder, sondern eher junge Leute, die Hameln verließen, angeregt von einem Pfeifer oder Flötenspieler, weil sie sich andernorts ein besseres Leben versprachen. Fast 300 Jahre später musste der Rattenfänger, ein Fremder mit zweifelhaftem Gewerbe, als Sündenbock für das Trauma der verschwundenen Kinder herhalten. Hier in Deutschland sagt dir jeder, schön, dich mal kennengelernt zu haben, aber ich will dich nie wiedersehen. Ist aber vollkommen doof. In Amerika steht an dem Bäcker, wo sie jeden Tag einkaufen wollen, welcher Kammerjäger den bearbeitet. Und dann sagt der Amerikaner, hier kann ich in Ruhe einkaufen. Was hilft mir denn? Ein Bäcker schreibt das nicht rein und ein Bäcker sagt mir auch immer, ich kenne keinen Kammerjäger. Da müsste ich ja eher die Schlussfolgerung ziehen, was bist du denn für eine Drecksau? Sie sind da. Die erwachsenen Tiere hocken in den Ritzen. Manchmal höre ich sie rascheln und nagen. So vollgesogen sind sie, dass sie die Größe von Ratten erreicht haben. Ihre Eier legen sie unter meine Haut. Dort brüte ich sie aus. Irgendwann bohren sich die Larven einen Weg nach draußen. Dann blutet es ein bisschen. Sie brauchen mich. Ich lasse das Licht brennen. Und nie mehr werde ich die Augen zumachen. Es gab keinen Abschluss dieser Geschichte, es gab kein Ende, es gab keine Lösung, es gab keine Erkenntnis. Deswegen drehte man sich auch irgendwann natürlich im Kreise. Es war dieses Geräusch, dieses elende Geräusch, dem man nicht richtig auf die Spur kam. Das war Auf der Mauer, auf der Lauer. Vom Leben mit Ungeziefer. Ein Feature von Theresa Schomburg. Mit Texten von Giambattista Basile, Eric Karl, Philipp K. Dick, Jakob und Wilhelm Grimm und David H. Keller. Es sprachen Martin Engler, Frank Arnold und Gabriele Blum. Ton und Technik Christiane Neumann. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2016.